Abschnitt 8 aus Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Er fühlte im Traum, dass sie still und leise aus seinen Armen glitt. Durch den Traum fühlte er, dass ihm das Blut vom Herzen floss, etwas sich von seiner Seele löste. Aber das war im Traum. Er hörte, wie Augen in furchtbarer Qual schrien, dass sie im Feuer fieberkranker Sterne aufzuckten und dann plötzlich erloschen. Noch ein weiteres Aufleuchten und dann eine entsetzliche Stille des Dunkels. Aber das war im Traum. Er fühlte, als ob das unendlich feine Spinngewebe von seidenen Haaren über sein Gesicht striche, hörte etwas wie ein leises Auftreten scheuer Schritte. Aber das war im Traum. Und plötzlich empfand er in sich eine furchtbare Nacht, eine Nacht, die erstarrte, versteinerte in der Luft, und er wusste, dass kein Strahl sich mehr durch das finstere Riesengewölbe der Nacht durcharbeiten werde. Er sprang vom Bette, suchte umher in Todesangst, aber sie war nicht mehr da. Für einen Augenblick war er wie gelähmt, ein grässlicher Schrecken schnürte ihm das Herz zusammen, und wieder raffte er sich auf und begann sie zu suchen, in wilden Entsetzen. Die erste Frühsonne ergoss sich mit blauen Lichtströmen in das Zimmer. Er suchte, suchte. Er sah sie ja doch ganz deutlich vor sich, er fasste sie ja schon an den Armen. Er sah doch tief in ihre Augen, übervoll von Glück und Seligkeit. Er küsste ihr Haar. Sie war nicht da. Er wankte, setzte sich, stand wieder und taumelte in das andere Zimmer hinein. Auf seinem Schreibtisch ein Strauß roter Mohnblumen auf einem weißen Papierblatt. Er sah lange drauf hin, auf diesen Papierstreifen und den roten Strauß, tastete mit den Fingern, um sich zu vergewissern, ob er nicht träume, und endlich wurde er wach. Er las: Ich gehe weit, weit weg. Ich gehe in das heilige Reich der Qual hinein, zu meinem Kreuz zurück, auf das du mich genagelt hast. Die Stunde des Wunders ist vollbracht. Such nicht nach mir, du wirst mich nicht finden. Warte nicht auf mich, denn vergebens. Ich gehe ohne dich, aber ich werde nicht mehr allein sein. Ich bin bei dir und mit dir für alle Ewigkeit. Und meine Seele wird traurig sein bis ans Ende. Er las nicht weiter, zerknitterte das Papier, schob von sich weg den roten Strauß, ging auf und ab ohne Unterlass in dem Zimmer und fiel endlich erschöpft auf das Fauteuil hin. Über ihm das schwarze Gewölbe der Nacht und in seinem Herzen Graus und Schrecken der gespenstischen Stunden. Als er erwachte, war es schon gegen Abend. Noch einmal las er ihren Brief durch und wusste, dass die Stunde des Wunders sich erfüllt hat und nimmer zurückkehren werde. Jetzt wusste er, dass er sie nicht mehr finden würde und auf sie nicht mehr zu warten brauchte. Alles umsonst. Er wusste das alles mit einer Sicherheit, die sein Gehirn mit glühenden Nadeln zerstach, und er empfand eine sinnlose Trauer und gleichzeitig die helle, unsagbar heilige Majestät des Todes. Und mit hoch aufgerichtetem Haupt ging er weit hinter die Stadt, fernab. Er ging hinter etwas, worin man ihm die ganze Welt begraben hat, sein ganzes Glück verborgen, seine Vergangenheit und Zukunft versagt. Er ging hinter jemanden her, der ihn führte, ihn hinter sich schleppte und an ihm zerrte. Er wankte, strauchelte, ab und zu fiel er zu Boden, aber wieder richtete er sich auf, denn jemand schleifte ihn mit Gewalt. Und wenn er fiel, wickelte sich eine grausame Hand um sein Haar und riss ihn hoch. Und dann ging er wieder in großen, qualvollen Schritten wie jemand, der vor Schmerz erstarrt war und große, steinerne Tränen in seinem Herzen trägt. Er sah nichts mehr, hörte nur das Dröhnen seiner schweren Schritte, als wäre er eisenbepanzert, als fiele über sein Gesicht ein schwerer, eherner Helm. Er sah sich erstaunt um. Er war ja ein großer Führer. Seinen dröhnenden Schritt hörte er tausendfach widerhallen, denn ihm folgten Tausende, erzbeschlagene Ritter. Er ging an der Spitze durch dunkle Wälder und hinter ihm die Ritter mit blutroten Fackeln. Er empfand keinen Schmerz mehr, keine Sehnsucht trübte ihm seine Seele. Er hörte nur unablässig ihre Worte, die sie ihm tages vorher in der Stunde des Wunders gesagt hatte, als er sie immer heftiger, mit immer größerer Lust an sich presste. Heilig bist du mir, weil du mich in mir erzeugt, das dunkelste und nackendste Geheimnis meiner Seele belauscht, alle ihre schauerlichen Rätsel mir gedeutet hast. Glanz, Licht und Offenbarung bist du mir, die Sonne, in deren Glut mein Herz zerschmolz. Unablässig wiederholte er diese Worte. Diese Worte wurden ihm zu ihren kleinen weißen Händen, in die er sein Gesicht legte, und er fühlte den Abdruck der tausendfältigen Verkreuzung ihrer Handlinien auf seiner Haut. Ihre Worte wurden ihm zu den seidenen Glanz ihres Körpers. Oh, mit welcher abgründigen Lust schien er sich hinein in seine Brust. Wie weiß leuchtete ihr Körper an seiner dunklen Haut. Und jedes Wort lebte und zitterte. Er hielt es in seiner Hand. Es schlug. Er fühlte es in seinen Adern, wie es sich mit dem Blutstrom zusammen in ihm ergoss. Ringsum hörte er es klopfen und sich um ihn in feurigen Ringen ergießen. Schwer lastete es über seinem Herzen. Ein tauber Schrei würgte ihn. Mutter der Barmherzigkeit! Aber es gab kein Mitleid mit ihm. Und wieder brach der Schmerz, und wieder hörte er ihre Worte, die sie ihm gesagt hatte in der Stunde des Wunders, als ihre Augen gespenstisch aufflammten und irr über dem Spiegel seiner Seele flackerten. Ein dunkles Verhängnis brütet schwer über mir, und zu meinen Füßen öffnet sich die Hölle und das Verderben. Meine Seele verblutet an der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Er stand auf der Spitze eines himmelhochragenden Felsens. Plötzlich berührte ihn ihre kleine weiße Hand und er fiel von einer Spitze auf die andere, zerfleischte seinen Körper an den scharfen Zacken, glitt tiefer und tiefer die Gletscher hinab. In einer tausendstel Sekunde flog vor seinen Augen sein ganzes Leben vorüber. Rettungslos wälzte er sich wie eine Lawine in dunkle Höllengründe, bis er Wollust empfand, so zu stürzen, sich so an den Riffen zu zerfleischen. Er fühlte ihre Macht, ihre Qual und ihr ohnmächtiges Beginnen, denn eine andere, fremde Kraft hat ihn durch sie in den Abgrund gestoßen. Und zum dritten Mal hörte er ihre Stimme, aber diesmal in seinem Herzen. Ein Schrei heißer Finger, die in seinem Haar wühlten, flehende Umarmung ihrer Arme, die keuchende Verzweiflung ihres Körpers, der sich an dem seinen Wund trieb. Ich gehe schon, such mich nicht, die Stunde des Wunders ist vollbracht. Es wurde finster vor seinen Augen, seine Beine knickten ein, als wäre er von hinten in den Rücken mit einem Speer getroffen, und im Todesschrei fiel er auf den Boden. Wachte er wieder auf? Ja, er ritt auf einem wilden schwarzen Hengst über sonnenverbrannte Steppen. Rings hat die wütende Glut alles aufgefressen, alle Bäche und jegliches Gewässer aufgesogen. Nichts vor ihm, nichts hinter ihm, nur die rachsüchtige, weißglühende Sonne und ein Himmel, der in weißem Brand sich verzehrte. Heißer, kochender Nebel war die Luft, die er atmete, und die verbrannte Erde versenkte seinen Hengst. Der Helm brannte sich ihm mit feurigen Striemen in seine Stirn, und seine eherne Brünne senkte seinen Leib. Er ritt in ohnmächtiger Verzweiflung, denn in seinen Armen erstarb vor Durst die, der er sein eigenes Blut zum Trinken geben möchte. Langsamer und schwächer schleppte sich der todesmüde Hengst hin, stolperte, fiel in die Knie, raffte sich wieder auf. Sein Hals hing herab wie ein angesägter Ast. Jeden Augenblick, gleich, sogleich, beim nächsten Schritt, würde er tot umfallen. Und im Nu wieherte er glücklich auf, denn plötzlich inmitten dieser Hölle, dieser sengenden Glut in Brand gesteckter Nebel, eine Wasserzisterne. Und schon hob er sie hoch, um sie auf den Boden zu setzen und ihre Stirn mit Wasser zu benetzen. Da plötzlich, als wüchs er aus der Erde hoch, pflanzte sich ein schwarzer Ritter vor ihm auf, in einer übermächtigen, gottgleichen Majestät, und seine Stimme dröhnte wie der Ruf der jüngsten Gerichtstrompete. Ich bin es, der die Grenze für jegliches Glück und jegliche Lust dieser Erde setzt. Ich bin es, der vor jedem Anfang war und jedes Ende überdauern wird. Gott, Satan, Schicksal! Wieder zerrann das gespenstische Gesicht. Er sah in die Tiefe hinab, dort unten zu seinen Füßen dies wogende Meer von Dächern, das den Schein vom elektrischen und Gaslicht atmete. Das war eine Stadt. Ja, aber nicht seine, eine fremde Stadt. Nein, das war nicht seine Stadt. Und plötzlich sah er sie deutlich vor seinen Augen, eine Stadt in seltsamen Felsen ausgehauen, durchzogen von einem wirren Netz von Gräben. Die Stadt des Todes und der Öde, die einstens seine Vorfahren ihm, dem letzten Spross, gebaut hatten. Wieder empfand er eine große heilige Sonne in seiner Brust. Dort in dieser Todesstadt wird er sie finden. Dort, dort. Sein Herz schwoll in unbekannter Macht. Er wuchs in den Himmel hinauf, streckte seine Arme und sprach zu ihr: Ich gehe zu dir, aber wozu soll ich dich suchen? Du durchkreist meine Adern, du bist der Atem meiner Seele, der Trank meines Verlangens, der Zauber meiner Träume, du bist ich. Und wieder blickte er hinab auf die Stadt, die ihm nun fremd ward. Dort hat sich die Stunde des Wunders erfüllt, aber die Stadt war ihm fremd. Und wieder sprach er zu ihr und sich: Du bist eine Sonne, die sich in mir ergossen hat. So oft ich will, wirst du vor mir stehen und mein sein. Aber nicht hier. Ein größeres Wunder wird sich vollziehen, dort, wo meine Stadt die wilden Felsen erklimmt, wo der heilige Strom tobt und rast in granitenen Abgründen und in unterirdischen Felsen Kaskaden von Stalaktiten erfrorenen Mondlichtes hinabwirft. Über seinem Haupt erglänzte ein großer grüner Stern, der ihn in das neue Sion führen sollte, in das neue Jerusalem, den urewigen Alcazar seiner Ahnen, dorthin, wo in dem geheimen Zauber der Todesdämmerung sich noch ein größeres Wunder vollbringen sollte. Ende von Abschnitt 8.